Telekom Dreifach Fernsprecher Potsdamer Platz, Ecke was denn eigentlich? Potsdamer Platz, Ecke Linkstraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Holzhütte, in der anscheinend eine Weihnachtsrestaurationsbetrieb untergebracht ist. Und vor diesem Restaurationsbetrieb steht ein Generator, der diese österreichisch anmutende Holzhütte mit Energie versorgt. Ansonsten, außer einigen betrunkenen Jugendlichen und starkem Regen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.